24. Abgerissen, zerbombt, gesprengt. Berlins mittelalterlicher Stadtkern. Verschwunden im 19. und 20. Jahrhundert. Viele Städte sind irgendwann als Dörfer entstanden, mit Marktplatz und Kirche. Berlin entwickelte sich sogar aus zwei Dörfern, die Berlin und Köln hießen, jeweils mit Marktplatz und Kirche. Beide lagen an der Spree, an einer Stelle, die sich besonders gut eignete, um den Fluss zu überqueren. Berlin wurde auf dem morastigen Ufer errichtet, Köln gegenüber auf einer Sandinsel zwischen zwei Spreearmen, die man Fischerinsel nannte. Sie waren über einen einfachen Damm miteinander verbunden, die Hauptverkehrsader, an dessen beiden Enden sich die Marktplätze der Dörfer befanden. Kaufleute und Händler kamen hier durch. Die Dörfer lagen auf der Strecke von Magdeburg nach Frankfurt an der Oder und weiter in den Osten und von Stettin weiter in Richtung Süden. Sucht man heute nach diesen ersten Siedlungskern in Berlin, findet man nichts. Berlin hat keine Altstadt, keinen alten Markt mit Kirche. Die alten Viertel des Dorfes Berlin würden vor und seitlich des Fernsehturms liegen. Jene von Köln auf der daran anschließenden Spreeinsel. Wobei der nördliche Teil davon, dort wo heute das Humboldt-Forum und diverse Museen stehen, bei der Stadtgründung im 13. Jahrhundert noch nicht bebaut war. Spaziert man heute dort umher, findet man breite, stark befahrene Straßen, weite leere Plätze, Wohnblöcke, Konsumtempel. Zwischen 1850 und 1975 verschwanden fast alle 1600 Gebäude des mittelalterlichen Stadtkerns. Nur 25 vormoderne Gebäude sind hier erhalten, von denen nur 4, die Nikolaikirche, Marienkirche, Heiliggeistkapelle und die Ruine der Klosterkirche, mittelalterliche Ursprünge haben. Einige Gebäude erscheinen alt, sind es aber nicht. Andere standen ursprünglich in anderen Stadtteilen und sind hierher versetzt worden. Was ist denn nun echt, alt, authentisch? Das Erste, worüber sich streiten lässt, ist der Stadtname. Berlin. Denn eigentlich ist es das Dorf Köln, auf das man sich bezieht, wenn es um die Gründung der Stadt Berlin geht. Es tauchte das erste Mal am 12. Oktober 1237 in einem Vertrag zwischen einem Bischof und einem Markgrafen auf. Darin wurde Pfarrer Simeon von Köln als Zeuge genannt. Wo ein Pfarrer war, muss es Kirchen gegeben haben. Und für den Bau von Kirchen braucht es einige Jahre. Die Siedlung muss also schon vor 1237 bestanden haben. Wie lange, weiß man nicht. Deshalb wird 1237 als Gründungsjahr angegeben. Und weil das Dorf mit dem Namen Berlin erstmals am 26. Januar 1244 in Urkunden genannt wurde, gilt die urkundliche Erwähnung Kölns nun als Gründungsjahr Berlins. Mit dem heutigen Stadtteil Neukölln hat das alte Köln nichts zu tun. Neukölln hieß bis 1912 Rixdorf und liegt südöstlich des alten Siedlungskerns. Vielleicht heißt Berlin eben Berlin, weil es von Anfang an die größere Fläche hatte. Im Mittelalter war Köln 370 Meter lang und 800 Meter im Durchmesser. 8 Fußballfelder lang und 5 breit. Am Ende des Mühlendamms, der Köln mit Berlin verband, lag der Fischermarkt mit der Petrikirche und dem Kölner Rathaus. Das Areal im Norden der Insel, dort wo heute das Humboldt-Forum steht, war ein sumpfiges, von Wassergräben durchzogenes Gebiet. Die Fläche von Berlin war um ein Drittel größer, 510 Meter auf 1140 Meter. Dort lag am Molkenmarkt die Nikolaikirche. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde ein zweiter Marktplatz gegründet, ebenfalls mit Kirche, der Marienkirche. Zwar trennte die Spree die beiden Siedlungen, aber sie waren von einer gemeinsamen Mauer umgeben. Der Molkenmarkt ist heute ein verlorenes grünes Dreieck zwischen vierspurigen Verkehrsadern. Die Marienkirche steht kontextlos vor der Kulisse des Fernsehturms. Die Petrikirche gibt es nicht mehr. Auch vom neuen Markt ist nichts zu erkennen. Die Nikolaikirche wurde wieder aufgebaut und steht inmitten eines Viertels, das man vielleicht als Disneyland der Altstadt bezeichnen kann. Es besteht aus Plattenbauten mit Fassaden, die das Alte simulieren, aber in Wahrheit in den 1980ern errichtet worden sind. Nur von der Stadtmauer ist ein Abschnitt erhalten geblieben. Er steht zwischen Waisenstraße und Littenstraße. Den wenigen hundert Metern sieht man ihr Alter an. Sie wirken, als seien sie oft geflickt, um- und ausgebaut worden. Einige Abschnitte sind aus runden, faust- bis kopfgroßen Findlingen gemauert. Man hat sie wohl aus dem Fluss geholt. Andere bestehen aus gebrannten Ziegelsteinen. Etwas uneinheitlich in der Form, sicher weil sie noch nicht industriell gefertigt worden sind. Man sieht Durchlässe, die wie Fenster wirken, weil sie auf Brusthöhe liegen, aber vielleicht doch als Türen entstanden sind, deren unteres Drittel man wieder zugemauert hat. Dieser Teil der Stadtmauer ist echt. Die Stadtmauer war gleichzeitig die Rückwand eines Hauses, das heute gern als älteste Gaststätte Berlins bezeichnet wird. Richtig wäre, dass an dieser Stelle eine der ältesten Gaststätten stand, denn das Haus in der Waisenstraße 15 wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Nach einem Beschluss der Ostberliner Stadtverwaltung wurde es mit den beiden benachbarten Häusern zusammengelegt und als Gaststätte zur letzten Instanz 1963 eröffnet. Alle drei Gebäude hatte man bis auf die Grundmauer abgetragen. Von der mittelalterlichen Bausubstanz war nichts geblieben. Auch die Stadtmauer auf der Rückseite der Gaststätte ist der alten nur nachempfunden. Wie konnte die Berliner Altstadt verschwinden? Beginnen wir mit einer Inventur der mittelalterlichen Stadt. Sie fällt sehr überschaubar aus. Drei Kirchen, zwei Klöster mit jeweils einer Kirche und zwei Rathäuser. Hinzu kommen drei Krankenhäuser, die vor der Stadtmauer gebaut worden waren. Das Heilig-Geist-Krankenhaus vor dem Spandauer Tor, das Georgenspital vor dem Oderberger Tor und das Gertraudenspital vor dem Teltower Tor. Auch sie hatten jeweils eine eigene Kirche. In den ersten 400 Jahren nach der Stadtgründung im 13. Jahrhundert änderte sich kaum etwas. Berlin-Köln entwickelte sich innerhalb der mittelalterlichen Grenzen. Entlang der Stadtmauer wurden in beiden Siedlungen Klöster gegründet. Auf der Berliner Seite ließen sich 1250 die Franziskaner nieder, in Köln die Dominikaner. Die Straßennamen Brüderstraße und Klosterstraße erinnern noch heute daran. In der Klosterstraße steht auch die Ruine der Klosterkirche der Franziskaner. Sie wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals umgebaut und erweitert. Nachdem der letzte Mönch 1571 gestorben war, zog hier die erste Druckerei Berlins ein. Später wurden einige Gebäude als Schule genutzt, auf die das Bildungsbürgertum seine Kinder schickte. Otto von Bismarck war darunter. Während des Zweiten Weltkriegs wurden alle Klostergebäude verwüstet. Nur Teile der Kirche überstanden den Krieg. Heute muss man einige Treppenstufen zu der Ruine hinabsteigen. Es stehen noch Teile der Backsteinfassade, eine Längsseite, der gotische Chor und das Eingangsportal. Auch andere Gebäude innerhalb der mittelalterlichen Grenzen veränderten sich im Laufe der Zeit, weil zum Beispiel 1380 die gesamte Stadt abbrannte und man sie in abgewandelter Form wieder aufbaute. 1450 hatte die Doppelstadt 7000 Einwohner, 1070 Häuser und 6 Brücken. Auch über die folgenden Jahrhunderte blieb der mittelalterliche Grundriss erhalten, nur die Region um die Stadt wuchs. Das Schloss wurde errichtet und umgebaut. Während des Barocks gründete man die Vorstädte Friedrichswerder, die Dorotheen- und Friedrichstadt westlich der Spree. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde Berlin zur Hauptstadt Preußens. Dazu verband man die kürzlich entstandenen Vorstädte Friedrichswerder, die Dorotheen- und Friedrichstadt mit Berlin und Köln zu einer einzigen Stadt. Der königlichen Residenz Berlin. 55.000 Einwohner. Knapp 40 Jahre später waren es doppelt so viele. Jede Menge Beamte und Militärs zogen nach Berlin. Von hier aus wurde Preußen regiert und verwaltet. Berlin sollte Weltstadt werden. Dazu begann sich auch die Altstadt zu verändern. Teile des Georgenspitals wurden 1720 abgerissen, das Dominikanerkloster 1747. Fabriken und Manufakturen wurden gegründet. Die königliche Eisengießerei, Pulverfabrik und Porzellanmanufaktur entstanden neben Privatunternehmen wie Webereien, Baumwollmanufakturen, Zuckerraffinerien, Brennereien, Bronzegießereien. 1865 wurde das alte Rathaus abgerissen und parallel ein neues gebaut. Die Gerichtslaube, in der Prozesse abgehalten wurden und zu der auch ein Galgen und ein Pranger gehörten, versetzte man 1871 nach Potsdam in den Park Babelsberg. Im gleichen Jahr musste das Gertraudenspital verschwinden, um Platz für den Spittelmarkt zu schaffen. Zwischen 1876 und 1889 wurde eine Schneise durch die Berliner Altstadt geschlagen, für die neue Kaiser-Wilhelm-Straße. Dazu räumte man das Quartier an der Königsmauer und entledigte sich so der Armen, Bettler, Prostituierten und anderen Gesindels, das dort gelebt hatte. Das Heilig-Geist-Krankenhaus wurde 1886 bis auf die Kirche abgetragen. Nach und nach verschwanden die Stadttore. Es blieben die Plätze, die vor ihnen lagen. Spittelmarkt, Hackischer Markt, Alexanderplatz und Holzmarkt. Im Stadtzentrum selbst entstanden Kaufhäuser und Geschäftszeilen. Banken verlegten ihren Hauptsitz nach Berlin, Hotels eröffneten. 1895 wurde beschlossen, ein zweites Rathaus zu bauen. 3 Jahre lang kaufte man 41 Grundstücke zwischen Stralauer, Jüden, Parochial- und Klosterstraße und baute dort bis 1911 den riesigen Verwaltungskomplex des Stadthauses, für den ein Block mittelalterlicher Bebauung verschwand. Berlin reifte langsam zu einer Metropole, moderner, weltmännischer und konsumzentrierter. Nach und nach verschwand nicht nur die mittelalterliche Bebauung der Stadt, auch die Menschen selbst verließen die Innenstadt. Bis 1919 verloren das ehemalige Dorf Köln und der Berliner Stadtkern gut 1/4 ihrer Einwohner. Dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Sie wollten die Stadt in einer größenwahnsinnigen Vision in Germania verwandeln. Die mittelalterliche Altstadt war betroffen durch die Sanierung des Rolandufers. Gebäude am Mühlendamm und der Fischerbrücke wurden zerstört, ebenso die Häuser am und östlich des Molkenmarkts. Der Zweite Weltkrieg radierte vieles weitere aus. Im März 1943 begann eine Luftoffensive mit Flächenbombardements, die 70% der Gebäude im mittelalterlichen Stadtkern zerstörten. Die Nikolaikirche wurde teilweise zerstört. Auch die Marienkirche trug Kriegsschäden davon, aber man besserte sie nach dem Krieg aus. Erhalten blieb vor allem das mittelalterliche Straßenraster. Bis in die 1960er Jahre änderte sich nicht viel. Der Stadtkern war von großen Brachflächen mit einzelnen erhaltenen oder restaurierten Bauten geprägt. Dann begann das, was man gerne als sozialistischen Stadtumbau bezeichnet. Zwar ist moderne Architektur weltweit ähnlich. Autogerechte Straßen, funktionale Gebäude mit einigen repräsentativen Bauten dazwischen. Aber im Osten Berlins war ein besonderer Mut vorhanden, um utopische Projekte umzusetzen. Es wird am besten sichtbar, wenn man die Altstadt in 5 Bereiche einteilt, in deren Mitte heute der Fernsehturm steht. Es gibt das Areal um den Turm bis zur Spree, je einen Bereich nordwestlich und südöstlich des Fernsehturms und 2 Bereiche auf der anderen Seite der Spree, zwischen den 2 Spreearmen gelegen. Den nordwestlichen nennt man Museumsinsel, den südöstlichen Fischerinsel. Die Museumsinsel war zur Zeit der Stadtgründung nicht bebaut, sie interessiert hier deshalb nicht. Bleiben also noch 4 Bereiche. Viele der Häuser am nordöstlichen Ende der Fischerinsel hatten den Krieg überstanden. Sie wurden dennoch 1967 gesprengt, weil man das Gebiet als Ganzes sanieren wollte. Die DDR-Regierung hatte sich vorgenommen, Wohnraum zu schaffen. Bis 1970 wurden 5 Hochhäuser errichtet. 1972 kam ein 6. turmartiges hinzu. Es entstanden ein Einkaufszentrum mit Supermarkt, Friseur, Post und Bibliothek, dazu Kindergärten und Schulen. Als Schlusspunkt wurde 1981 das Schwimmbad in der Gertraudenstraße eröffnet. Für eine autogerechte Stadt verbreiterte man diese Straße auch, sodass sie nun über das Grundstück der ehemaligen Petrikirche und dessen Kirchplatz führte. Das Mittelalter wurde damit ausradiert, sogar sein Grundriss. Geblieben sind einige ältere Gebäude im südwestlichen Teil der Fischerinsel. Das Ribbeck-Haus und der alte Marstall in der Breitenstraße 32 bis 37. Das Nikolaihaus in der Brüderstraße 13. Oder die Gebäude in der Scharrenstraße 16 und 17. Sie sind jedoch nicht mittelalterlich, sondern aus dem 17. Jahrhundert. Bleiben die 3 Bereiche um den Fernsehturm. Das Gebiet nordwestlich des Fernsehturms war während des Krieges fast vollständig zerstört worden. Das einzige vormoderne Gebäude steht in der Anna-Luisa-Kahr-Straße 7. Nun also der Fernsehturm selbst. Er wurde zwischen 1965 und 1969 als neues Wahrzeichen der Stadt errichtet. Die Ruinen des Heilig-Geist-Viertels, die zwischen dem Fernsehturm und der Spree lagen, waren Anfang der 1960er abgerissen worden. An seiner Stelle entstand später ein Park, das Marx-Engels-Forum. Nördlich des Fernsehturms verläuft die Karl-Liebknecht-Straße, ehemals Kaiser-Wilhelm-Straße. An ihr baute man 10- und 14-geschossige Wohnhäuser. Eines hat sogar 24 Stockwerke. Auch eine Markthalle entstand. Eine 320 Meter lange Gebäudefront säumt seitdem die Straße. Mittelalterlich ist auch hier nichts mehr. Entlang der Rathausstraße, die südlich des Fernsehturms verläuft, wurden ebenfalls Plattenbauten hochgezogen. In den unteren beiden Etagen eröffneten Läden. Darüber liegen 9 Stockwerke mit Wohnungen. Der Fernsehturm ist also nun Mitte der 1970er Jahre flankiert von 2 parallel stehenden Wohnhausblöcken. Vor ihm steht die Marienkirche, klein und deplatziert in einer futuristischen Kulisse. Südöstlich des Fernsehturms planierte man mit der mehrspurigen Gruner Straße als Verbindung zwischen Leipziger Straße im Westen und Alexanderplatz eine neue Schneise, die große Teile des mittelalterlichen Stadtgrundrisses überdeckt und den Molkenmarkt völlig unkenntlich macht. Dann begann in den 1970er Jahren ein Umdenken der Stadtplaner. Es ging nicht mehr darum, das Alte auszuradieren und die Zukunft in Beton zu gießen, sondern beides zusammenzubringen. Das Alte sollte nachempfunden werden, aber an die Bedürfnisse der Gegenwart angepasst. 1979 rief die DDR-Regierung einen Wettbewerb zur Neugestaltung des Viertels um die Nikolaikirche aus. Den Wettbewerb gewann Günter Stahn. Auf dem Reißbrett entstand die Vergangenheit wieder neu. Rund um die Nikolaikirche plante Stahn ein kleinteiliges Stadtviertel, so wie es in der Vormoderne hätte aussehen können. Aber gleichzeitig brachte er dort 780 Wohnungen, 33 Läden und 22 Gaststätten unter. Die Gebäude, die der Krieg nicht zerstört hatte, bezog er mit ein. 1987, zum 750-jährigen Stadtjubiläum, das mit der Internationalen Bauausstellung zusammenfiel, wurde das Nikolaiviertel eingeweiht. Läuft man heute durch das Viertel, wirkt es alt. Die Häuser sind schmal und gedrungen und in freundlichen Pastelltönen gestrichen. Die Gassen sind eng, man geht im Schatten. Aber nur eine Handvoll Gebäude sind original und stehen an historischer Stelle. Das Restaurant Nussbaum in der Probststraße zum Beispiel stand ursprünglich auf der Fischerinsel, wo es zerstört wurde. Es gibt ein bekanntes Gemälde von Heinrich Zille. Auf dem sieht man eine breite Hausfront mit einem Dach, das zu einer Seite steiler abfällt als zur anderen. Im Giebel sitzen 2 winzige Fenster, darunter 6 größere auf 2 Stockwerken. Im Erdgeschoss drängen sich Türen und Fenster aneinander. Ein kleiner Platz liegt vor dem Haus. Eine Gasse führt an ihm vorbei. Genau so hat man es am Nikolaikirchplatz nachgebaut. Man hat sogar die Straßenführung verändert, damit man den gleichen Blick auf das Haus haben kann wie Zille damals auf der Fischerinsel. Auch andere Gebäude, die verschwunden waren, hat man im Nikolaiviertel nachgebaut. Das Gasthaus zur Rippe und das Ephraim-Palais erstanden wieder. Aber einige Meter nördlich ihres ursprünglichen Standorts, weil die Stadt die Verbreiterung des Mühlendamms nicht rückgängig machen wollte. Die Gerichtslaube, die man nach Babelsberg versetzt hatte, kopiert man ebenfalls in das Ensemble hinein. Allerdings bekam der gotische Bau dabei ein barockes Dach. Obwohl Berlin keine Altstadt mehr hat, findet man nun im Nikolaiviertel die Atmosphäre, die man in einer Altstadt erwartet. Kleinteilig, gleichzeitig eng und gemütlich, nostalgisch und rückwärtsgewandt. Nur echt ist hier eben fast nichts.